Kapitel 2. Sie fahren vom Frankfurter Flughafen durch den Stadtwald Richtung City und Sachsenhausen. In der Walter Kolbstraße biegt Claudius in eine Hofeinfahrt. So, wir sind da. Hier wohne ich. Und du jetzt auch, bis du eine eigene Wohnung gefunden hast. Nicht schlecht. Und schön zentral, freut sich Peer. Ja. Und ganz wichtig, das Vergnügungsviertel von Frankfurt liegt gleich um die Ecke, sagt Claudius. Habe ich auch nicht anders von dir erwartet, lacht Peer. Komm, ich zeig dir meine Wohnung und dein Zimmer. Mit diesen Worten geht Claudius voran und öffnet die Haustür. Ganz oben unterm Dach, wie früher, als wir noch Studenten in Berlin waren. Also los, die Treppe hoch. So. Und wenn du ausgepackt hast, können wir starten, oder? Claudius schaut seinen Freund erwartungsvoll an. Ja, ich bin sofort fertig. Peer nimmt seine dicke Winterjacke und schon sind beide wieder auf der Straße. Wir gehen ein paar Schritte zu Fuß in die Schweizer Straße und nehmen dort den Ebelwoi-Express. Ich denke, wir machen erst einmal eine kleine Stadtrundfahrt, schlägt Claudius vor. Gute Idee. Aber was ist der Ebelwoi-Express, will Peer wissen? Schau, da kommt er schon. Die beiden laufen schnell zu der Haltestelle. Siehst du, das ist unser Ebelwoi-Express, sagt Claudius stolz. Aber das ist ja nur eine ganz normale Straßenbahn, meint Peer enttäuscht. Ganz normal? Nein, das ist eine ganz besondere Straßenbahn. Erst einmal ist sie, wie du siehst, ganz bunt bemalt. Hier unser Dichterfürst und da der Römerberg. Und dann fährt sie einmal um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Frankfurts herum. Eine ganze Stunde lang. Und dann? Gude, nicht so viel babbele und auf die Gas gucke. Rein mit euch, begrüßt sie ein rundlicher Schaffner. Gude? Fragt Peer Claudius leise. Das sagt man hier für guten Tag, flüstert Claudius. Wie viel macht das für zwei? Fragt Claudius den Schaffner. 12. Claudius gibt ihm das Geld und die beiden nehmen ziemlich weit vorne Platz. Und los geht's. Ei, horcht mal, liebe Frankfurter, Eigeplagte und Touristen. Wir sind hier im Gegensatz zu Hiptebach, Triptebach, also in Sachsenhausen. Und das ist unser bester Platz für ein Bembeläpple. Na, unseren Ebelwoi, das göttliche Stöffsche. Mensch, ich verstehe überhaupt nichts. Was sind denn Eigeplagte? Fragt Peer. Na, das sind die Leute, die in Frankfurt neu sind, so wie du und ich. Eben keine echten Frankfurter, erklärt Claudius. Aha. Und was ist dieses Apple, will Peer noch wissen? Hier sagt man Äppler oder Ebelwoi. Das ist ein Apfelwein und das Nationalgetränk in Frankfurt. Apfelwein? Ist das sowas wie Cider in England oder Cidre in Frankreich? Fragt Peer. Ja, so ähnlich. Und siehst du diese Halterungen hier bei dem Fenster? Da kann man seinen Apfelwein abstellen. Willst du einen? Jetzt? Hier? Nein, danke. Lieber heute Abend. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Das Frankfurterisch ist echt schwer zu verstehen, meint Peer. Ja, aber das spricht hier kaum jemand mehr, sagt Claudius. Gut für mich, traurig für die Frankfurter. Peer lacht. Sie fahren über den Main Richtung Innenstadt. Gleich dort hinten links liegt der Römerberg. Das ist der historische Marktplatz im Zentrum der Altstadt. Hier finden große Feste statt. Die Fußballnationalmannschaft hat hier auch schon ihre Erfolge gefeiert. Und in dieser Richtung liegt die Zeil. Das ist eine sehr bekannte Einkaufsstraße. Dort kannst du shoppen ohne Ende. Und da vorne siehst du jetzt die Paulskirche. Claudius zeigt auf einen roten Sandsteinbau. Das ist ein nationales Denkmal. 1848 fand dort die erste deutsche Nationalversammlung statt, erzählt Claudius. Er ist ganz stolz auf sein Wissen. Und dann kommen wir zum Willy-Brandt-Platz. Dort liegt unser Schauspiel- und Opernhaus. Willy Brandt? War der nicht mal Kanzler? Fragt Peer. Ja, genau, ist aber schon ein Weilchen her, meint Claudius. Sie fahren noch zur Messe und dann am Hauptbahnhof vorbei wieder zurück nach Sachsenhausen. Claudius und Peer sind wieder in der Schweizer Straße. Und jetzt gehen wir ein Schöpfchen petze. Claudius grinst seinen verwirrten Freund an. Sie sitzen im Wagner und der Kellner bringt einen Bembel mit Äppelwein und zwei Gerippte. Jetzt weiß Peer auch, was Claudius gemeint hat. Ein großer, dünner Brezelbub in weißer Jacke geht durch das volle Lokal. Er hat einen Henkelkorb mit einer Fahrradklingel am Arm. Er klingelt und hält seine Ware hoch. Hartekuche, Brezeln, Käsestangen. Was ist denn das? Peer dreht sich um. Das sind Hartekuche. Das ist ein süßes Gebäck, sehr lecker. Das passt wunderbar zu Ihrem Schöpsche, erklärt der Brezelbub. Er lacht und hält Claudius und Peer den Korb hin. Ja, wir nehmen Hartekuchen bitte, sagt Claudius und bezahlt.